Nicht laut, nicht stolz. Nur diese Bitte, die älter ist als unsere Namen. Erbarme dich. Ursprung der Zeit, wir stehen im Staub der Stunden. Was wir versprachen, ist oft zerstreut, was wir verloren, verschwunden. Und doch wir kommen die Hände leer, mit Stimmen, die zögern im Dunkel. Sieh unser Herz, nicht unser Gewicht, und hebe den Blick aus dem Funkel. Kyrie eleison. Erbarme dich. Christe, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Christus, erbarme dich und gib uns neues Leben. Geist, du Flamme ohne Brand, der Trost in kalten Hallen. Komm in das Haus aus Gegenwart, in dem die Schatten fallen. Mach aus dem Flüstern einen Chor, aus Tränen klare Quellen. Und führ uns durch die Nacht hindurch, bis sich die Tore stellen. Doch Atem reicht, um dich zu rufen. Und wenn die Welt verstummt, lass dieses Wort in uns weiterklingen.